auf die Langzeitarbeitslosigkeit zu konzentrieren. Das heißt konkret, wir werden die Bundesanstalt für Arbeit durch zusätzliche Mittel in die Lage versetzen, mit Lohnkostenzuschüssen in Höhe von 1,5 Milliarden D-Mark bis einschließlich 1991 Arbeitgebern die Einstellung von Langzeitarbeitslosen zu erleichtern. Die Bundesregierung stellt im gleichen Zeitraum zusätzlich 250 Millionen D-Mark bereit, um für Langzeitarbeitslose in einer besonders schwierigen Lage eine gezielte Betreuung und Unterstützung zu ermöglichen. Das, was Sie heute hinsichtlich der Langzeitarbeitslosen ankündigen, das haben wir doch schon seit Jahren immer und immer wieder mit den Kirchen zusammengefordert. Herr Bundeskanzler, was ist das für ein Schlag für die politische Kultur, dass zutiefst berechtigte Forderungen der sozialen Gerechtigkeit und der Nächstenliebe immer erst erfüllt werden, wenn Wahlniederlagen Sie endlich dazu zwingen? Das ist ein Schlag gegen die politische Kultur. Schlagabtausch, Kohlvogel auch beim Thema Bundeswehr und Wehrdienstdauer. Wegen der geburtenschwachen Jahrgänge hat der Deutsche Bundestag im April 86 auf Vorschlag der Bundesregierung die Verlängerung des Grundwehrdienstes von 15 auf 18 Monate ab Juni 89 beschlossen. Inzwischen wissen wir, dass deutlich mehr Wehrpflichtige eingezogen werden können. Und angesichts dieser Entwicklung ist es gerade unter dem Gesichtspunkt der Wehrgerechtigkeit sinnvoll, die für den 1. Juli 89 beschlossene Wehrdienstverlängerung bis 92 zu verschieben. Richtig wäre es, diese Verlängerung einfach zurückzunehmen, wie wir das fordern. Dazu reicht Ihre Kraft nicht. Sie wollen stattdessen wieder einmal hinausschieben. Wo, Herr Bundeskanzler, bleibt die Entschuldigung bei den 100.000 jungen Männern, deren Lebensplanung Sie durch den Zickzackkurs in geradezu schikanöser Weise durcheinander gebracht haben? Mit der Quellensteuer haben unsere jungen Soldaten nichts zu tun. Zuletzt waren alle in Bonn dagegen zum Abschied, bis auf Weiteres, von der Quellensteuer. Die kleine Kapitalertragssteuer, die sogenannte Quellensteuer, wird ab 1. Juli 89 aufgehoben. Wir werden uns in der Europäischen Gemeinschaft im Gespräch mit unseren Partnern dafür einsetzen, dass eine tragfähige Regelung der Besteuerung von Kapitalerträgen möglich ist, die zwingend notwendig ist, um den gemeinsamen Binnenmarkt zu erreichen. Insbesondere, auch das gehört zu diesen Korrekturen, wollen wir im Interesse des Mittelstandes eine Korrektur bei der Versteuerung des sogenannten Veräußerungsgewinnes nach § 34 Einkommensteuergesetz vornehmen. Ich kann Ihnen nicht helfen, das ist nun geradewegs ein Stück aus dem Tollhaus, was Sie mit dieser Quellensteuer veranstaltet haben. Und dieses Fiasko ist und bleibt für immer mit dem Namen des Herrn Kollegen Stoltenberg verbunden. Herr Bundeskanzler, auch hier sind Entschuldigungen fällig. Sie suchen doch nach einem neuen Umgang mit dem Bürger. Entschuldigung vor allem bei den kleinen Sparern, die haben Sie mit einem Verfahren, das in seiner bürokratischen Schwerfälligkeit jeder Beschreibung spottet, geradezu in die Verzweiflung getrieben. Und ich schließe nicht aus, dass mancher in seiner Wut und Empörung auch deswegen seine Stimme einmal, so hoffe ich, am rechten Rand des politischen Spektrums abgegeben hat. Regierungserklärung Kohls, die Kompassnadel neu eingerichtet, noch dies, höher bewertet der Schutz der Umwelt. Wir wollen den Umweltschutz als Staatsziel. Ich bejahe ebenso die Novellierung des Naturschutzgesetzes. Aber dazu, meine Damen und Herren, ist es notwendig, und das entspricht unserer Verfassungsordnung, dass wir die sehr schwierigen Fragen der Finanzierung mit den Bundesländern endgültig abklären. Zu Ihrem umweltpolitischen Ankündigungskatalog, Herr Bundeskanzler, passt es im Übrigen wie die Faust aufs Auge, dass Sie das, was Sie jetzt konkret tun könnten und was konkret geschehen müsste, nämlich die Novellierung des Naturschutzgesetzes mit fadenscheinigen Gründen erst einmal wieder verschieben und vertagen. Dichtung und Wahrheit. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Die Wende hat er geschafft, statt Helmut Kohl. Jetzt auch die Wende zum Besseren. Neues Bürgervertrauen in die Politik. Die Bundesbürger sind da ja bekanntlich skeptisch. Wird daran des Kanzlers Regierungserklärung etwas ändern? Peter Frey aus Bonn. Ja, Herr Thulen, als Arbeitsprogramm bis zur nächsten Bundestagswahl Ende nächsten Jahres ist diese Regierungserklärung durchaus von Wert. Zu vielen Fragen kennt man jetzt die Antworten der Koalitionsregierung. Aber mit dieser Regierungserklärung verfolgte ja Helmut Kohl noch einen anderen Zweck, nämlich wieder Stimmung für seine Koalition, für die Union und vor allem für sich selbst zu machen. Daran gemessen blieb die Regierungserklärung hinter den Erwartungen zurück. Wichtige Kurskorrekturen, die so eine Regierungserklärung bei allem Eingeständnis von Fehlern aus der Vergangenheit hätten zieren können, sind leider längst bekannt. Stichwort Quellensteuer oder das Aussetzen der Wehrpflichtverlängerung. Hier sind Trümpfe zu früh ausgespielt worden, die Erinnerung aber an das schlechte Management bei Quellensteuer oder Wehrpflicht, die entbleibt. Aber der Kanzler hatte auch Neues zu bieten. So wird jetzt mit Hilfe der Steuerpolitik der Umweltverschmutzung durch Autos ernsthaft zu Leibe gerückt. Und ein anderes Beispiel: endlich wird Geld locker gemacht, um Langzeitarbeitslosen zu helfen. Der Ton liegt auf endlich. Es hätte sowohl bei den Auspuffgasen als auch bei den Langzeitarbeitslosen viel eher gehandelt werden müssen. Hier hat offensichtlich der abgesprungene Wähler der Regierung und dem Kanzler gezeigt, wo es lang geht. Mit inneren Überzeugungen des Kanzlers, aber auch mit Stimmungen, hatten Passagen der Regierungserklärung zu tun, die sich mit den Radikalen rechts und links befassten oder mit dem Zuzug der Ausländer, Ausländerfeindlichkeit, nein, aber bitte auch kein Einwanderungsland Bundesrepublik. Mit Sorgen und damit auch mit Stimmungen ist es in Verbindung zu bringen, wenn die Deutschen bei der Stationierung atomarer Kurzstreckenraketen mit Amerikanern und anderen im Bündnis nicht einig sind. Mitteleuropa wäre das Schlachtfeld solcher Atomraketen. Hier hat der Kanzler Position bezogen, und zwar deutsche. Man brauche keinen Nachhilfeunterricht in NATO-Treue. Da geht die Opposition sogar ein Stück mit. Das mag auch bei den Wählern verstanden werden. Aber noch nie war eine Regierungserklärung von so überdeutlichem Gelächter, des Spottes sowie des höhnischen Erstaunens begleitet. Das ist, auch wenn es von der Opposition kommt, das Gelächter, nicht selbstverständlich. Es scheint eher ein Indiz für Autoritätsverlust des Kanzlers ganz allgemein zu sein. Kohls Kehrtwendungen, überschreibt der Zürcher Tagesanzeiger seinen Kommentar zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers und meint dann, jetzt Zitat: Der Bundeskanzler hat es damit der Opposition leicht gemacht, sein neues Programm nach Strich und Faden zu zerzausen. SPD-Chef Vogel konnte genüsslich all die politischen Kehrtwendungen, Inkonsequenzen und handwerklichen Fehlleistungen aufzählen, die sich Kohl in den letzten Jahren geleistet hat. Zudem gründeten die meisten Bonner Regierungsentscheide der letzten Wochen auf Initiativen, welche die SPD selbst angeregt hatte. An sich ist die Rücknahme als falsch erkannter Regierungsentscheide nicht zu tadeln, ja sogar ein Zeichen politischer Reife. Wenn sich die Kehrtwendungen aber derart häufen wie dieser Tage in Bonn, beginnt man an der fachlichen Kompetenz dieser Regierung doch zu zweifeln, findet der Zürcher Tagesanzeiger. Von Kehrtwendungen ist auch in der Basler Zeitung zu lesen. Selbst die vom Kanzler in den Vordergrund gerückten, seit Tagen bekannten Kurskorrekturen tönen spektakulärer, als sie sind. Die Kehrtwendungen in der Quellensteuer sowie in der Wehrdienstfrage sind zwar zu begrüßen, stimmen aber trotzdem nachdenklich. Warum werden falsche Entscheidungen immer erst unter dem Druck von Wahlniederlagen quasi im letzten Augenblick zurückgenommen? Handelt jemand, der unter diesen Bedingungen die Meinung ändert, überhaupt nach seiner inneren Überzeugung? Zumindest den Vorwurf, sie hätten bei den beiden Rückziehern aufgrund opportunistisch-populistischer Motive gehandelt, müssen sich Kohl und seine Koalitionsfreunde gefallen lassen. Damit aber könnten die Fallrückzieher bei den nächsten Wahlen für die CDU-CSU leicht zu einem Eigengoal führen. Das waren Bemerkungen aus der Basler Zeitung. Britische, französische und amerikanische Blätter lenken die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf den sicherheitspolitischen Teil der Kohlrede, also auf den Streit um eine Nachrüstung bei den atomaren Kurzstreckenraketen. Der Londoner Guardian schreibt: Der westdeutsche Kanzler Helmut Kohl hat erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs öffentlich erklärt, dass die deutschen nationalen Interessen bei der Gestaltung der Außen- und Sicherheitspolitik seines Landes Vorrang haben müssen vor denen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Tatsache ist, dass die westdeutsche Regierung praktisch klargestellt hat, dass Washingtons und Londons Entscheidungen, wie in den nächsten Jahren mit der Sowjetunion umzugehen ist, nicht akzeptabel sind. Und dass Bonn, unterstützt von den meisten anderen europäischen Mitgliedern der NATO, nun auf einen ganz anderen Weg drängt. Nach dem Londoner Guardian die Stimme der Tageszeitung The Independent. Der Kommentator erinnert an das bevorstehende Treffen Thatcher-Kohl am Wochenende im pfälzischen Deidesheim. Helmut Kohl wird sich kaum auf die Lektion freuen, die er von Frau Thatcher erhalten durfte. Ohne Zweifel ist sich der westdeutsche Führer im Klaren, wie wichtig es ist, die Glaubwürdigkeit der NATO-Verteidigung in der gegenwärtigen, bei weitem noch nicht irreversiblen Übergangsphase der sowjetischen Entwicklung aufrechtzuerhalten. Ohne Zweifel wird Frau Thatcher ihn mit Nachdruck daran erinnern. Aber wenn man noch einen Kompromiss finden will, wird sie ein gewisses Verständnis für die innerpolitischen Schwierigkeiten ihres Gastgebers zeigen müssen. Eine Gardinenpredigt wäre kontraproduktiv, nicht zuletzt, weil sie nicht ganz schuldlos an den Problemen Kohls ist, meint man bei der Londoner Zeitung The Independent. In Paris schreibt der rechtsgerichtete Quotidien von einem deutschen Problem, das mittlerweile die sogenannte deutsche Frage abgelöst habe. Jetzt im Wortlaut: Ein Problem, das umso schwerwiegender ist, als dass es direkt das strategische Konzept der NATO berührt und das somit jedes Mitglied der Allianz betrifft. Die Regierung in Bonn hat sich das Vorgehen seines Außenministers Genscher zu eigen gemacht. Sie hat beschlossen, Gorbatschow beim Wort zu nehmen. Jede neue Initiative, die Moskau ergreift, hat nur den Zweck, die Deutschen in einer Haltung zu bestärken, die sich durch einen Mangel an Kritik auszeichnet. Was immer die Sowjets versprechen, selbstverständlich ohne es zu tun, um ihre Militärausgaben zu senken oder was immer sie Westeuropa vorschlagen, um ein gemeinsames Haus zu errichten, was noch immer eine ausgemachte Utopie ist, die Deutschen folgen, nehmen sie beim Wort. Wieder einmal handelt es sich um eine Abkoppelung zwischen den beiden Ufern des Atlantiks, einmal mehr darum, die Allianz zu spalten, heißt es im Quotidien de Paris. Die gleichen Befürchtungen trägt auch William Safire, Leitartikler bei der New York Times, vor, verbunden mit der Aufforderung ans Weiße Haus, den Westdeutschen eine Warnung zukommen zu lassen. Safire, der die Bonner schon scharf gescholten hatte für die angebliche Beteiligung deutscher Firmen an einer libyschen Giftgasfabrik, schreibt: In den Augen der Deutschen bietet das Ende der sowjetischen Bedrohung die Chance, die Ehrerbietung der Nachkriegszeit gegenüber dem Westen zu beenden. Sie haben die Nach-Nachkriegszeit erreicht. Bonn hat seine Verpflichtung zur Demokratie demonstriert und hält die Zeit für reif, das deutsche nationale Interesse zu betonen. Der nächste ausdrückliche Schritt ist die Stärkung der bilateralen deutsch-sowjetischen Beziehungen. Und dann kommt Agitation für die Wiedervereinigung Deutschlands. Sapphire meint weiter: Bonns Plan, sein Schicksal östlich zu suchen, wird am besten funktionieren, wenn die Bindungen zum Westen bewahrt werden. Das bedeutet Festhalten am Vorwand der NATO, solange die Amerikaner getäuscht werden können. Die amerikanischen Truppen würden aber zu Opferlämmern, wenn Westdeutschland ohne nukleare Verteidigung sei. Nach der dritten Nulllösung komme daher die vierte. Keine amerikanischen Truppen. Schickt die Botschaft an unseren gefährlich selbstsicheren Verbündeten. Wenn die Deutschen sich nicht selbst verteidigen werden, ist es dort drüben vorbei. So stand es in der New York Times. Ein Kommentar, den auch die International Herald Tribune gedruckt hat. Schlachtfeld Deutschland. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die sich am Sonntag in Deidesheim mit Helmut Kohl traf, sieht die Tatsache, dass nach NATO-Planung der atomare Gegenschlag des Warschauer Pakts nur Mitteleuropa treffen soll, ganz cool. Die Deutschen, so erklärte sie laut Spiegel, sollten sich an diesen Gedanken gewöhnen. In diesem Monat sollte eigentlich der oberste Ankläger der Republik, Generalbundesanwalt Kurt Reppmann, pensioniert werden. Doch seine Amtszeit ist noch einmal um ein Jahr verlängert. Dabei ist seine bisherige 12-jährige Tätigkeit mehr als umstritten. Hinter schusssicherem Glas, Beton, Stacheldraht, Videokameras und schussbereiten Polizisten, so werfen ihm seine Kritiker vor, hat er weitgehend den Bezug zur Realität verloren. Seine unversöhnliche Politik gegenüber den inhaftierten RAF-Terroristen dürfte diesen mehr Anhänger in die Arme getrieben haben, als sie selbst je hätten rekrutieren können. Ein Porträt von Christoph Maria Fröder. Das Wohnzimmer des obersten Anklägers der Republik strahlt gediegene Gemütlichkeit aus. Margret und Kurt Reppmann sind freundliche Gastgeber. Wir tauschen Artigkeiten, die große Politik bleibt außen vor. Hier herrscht Ordnung, alles hat seinen Platz. Die Insignien der Macht auch im Wohnzimmer. Als akkurater Beamter sammelt er Veröffentlichungen zu seiner Person und seinem Fachgebiet. Fotos und Zeitungsausschnitte. Er scheint über alles lachen zu können, schwäbischer Humor. Kurt Reppmann dienstlich. Auf der Halbjahrespressekonferenz wird er zudem Ankläger. Sein Lieblingsthema, Terrorismus. Die RAF dürfte deshalb nach ihren personellen und logistischen Kapazitäten durchaus in der Lage sein, auch größere Anschläge, einschließlich koordinierter Operationen mit ausländischen terroristischen Gruppierungen durchzuführen. Es muss daher auch weiterhin mit schweren Straftaten der RAF bis hin zur Mord- und Geiselnahme gerechnet werden. Direkt danach wieder der joviale alte Herr. Der Generalbundesanwalt verabschiedet jeden Journalisten mit Handschlag, wird fast schon leutselig. Doch bei allem wirkt er immer angespannt, bemüht, sich keine Blöße zu geben. Häufig flüchtet er sich ins Anekdotische seiner Erfahrungen. Die muss er im Verborgenen gewonnen haben. Denn seit Beginn seiner Amtszeit ist Kurt Reppmann ständig von Bodyguards umgeben, gehört zu den bestbewachten Menschen dieses Staates. Die Einsamkeit, so sagt er, habe bei ihm keine Spuren hinterlassen. Begonnen hat der kometenhafte Aufstieg des Einser-Juristen als Beamter im Stuttgarter Justizministerium. Kurt Reppmann wurde bald Stellvertreter des Ministers. Bekannte von damals rühmen seinen Frohsinn. Referendare druckten die Karte einer Weinprobe in ihrer Zeitschrift ab, nachdem Reppmann mit anderen Kommissionsmitgliedern eine Sitzung unterbrach, um zum Umtrunk zu enteilen. Die von ihm angekreuzten Sorten beweisen Fachkenntnisse. Die Justizvollzugsanstalt Stammheim gilt als das Lebenswerk von Kurt Reppmann. Wohl kein anderes deutsches Gebäude der Nachkriegszeit hat dem internationalen Ansehen der Bundesrepublik so geschadet wie dieses Gefängnis. Als im Hochsicherheitstrakt der Kern der Bader-Meinhof-Bande saß, installierte die Justizverwaltung ohne Wissen des zuständigen Gerichts Wanzen im Besprechungsraum der Verteidiger. Verantwortlich für diesen beispiellosen Lauschangriff ist der damalige Ministerialdirektor im baden-württembergischen Justizministerium, Kurt Reppmann. Er hat dafür gesorgt, dass in den Jahren 1975 und 1976 zahlreiche Gespräche von Verteidigern mit ihren inhaftierten Mandanten belauscht und auf Tonband aufgezeichnet worden sind. Dieser ganze Vorgang verstößt eklatant gegen das Strafrecht und gegen elementare Grundsätze des Strafverfahrens. Ich habe damals, als die Vorgänge bekannt wurden, für Rechtsanwalt Croissant Strafanzeige erstattet, dessen Gespräche mit Ulrike Meinhof ebenfalls von diesem Lauschangriff betroffen waren. Wie hat sich denn Kurt Reppmann nach ihrer Strafanzeige verhalten? Er war von der Staatsanwaltschaft aufgefordert, sich zu den Beschuldigungen zu äußern. Er hat dazu kurz und sehr arrogant Stellung genommen und jede Äußerung zur Sache abgelehnt. Als die Stammheimer Gefangenen Selbstmord begingen, wurden dagegen elementare Schwächen in der strengen Überwachung deutlich. Beamte fanden nach dem kollektiven Selbstmord in den Zellen Schusswaffen. Wie sie in den Knast kamen, wurde damals international erörtert. Ein besonderer Kritikpunkt beim Umbau des Stammheimer Hochsicherheitstraktes waren Strafgefangene eingesetzt worden. Vor dem Untersuchungsausschuss wurde es peinlich für den Aufseher. Dass die dazu Gefangene einsetzten, das habe ich auch jetzt erst erfahren. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. So war es. Also das haben Sie jedenfalls nicht angenommen, dass dieses möglich sei. Meine Vorstellungskraft hätte das überschritten. Kurz zuvor war Generalbundesanwalt Buback von Terroristen ermordet worden. Alle potenziellen Nachfolger winkten ab. Kurt Reppmann wurde oberster Ankläger. Ich will versuchen, dieses schwere Amt im Interesse unserer Bürger, die mit Recht Wert auf Sicherheit legen, so gut wie möglich zu erfüllen. Wenig später die erste Bewährungsprobe. Terroristen kidnappten Arbeitgeberpräsident Schleyer und eine Lufthansa-Maschine, um die Stammheimer Gefangenen freizupressen. Als der im Bonner Bundeskanzleramt gebildete Krisenstab keine Kompromisse akzeptierte, begab sich Kurt Rebmann auf das Niveau der Terroristen. Er schlug vor, so lange RAF-Gefangene zu erschießen, bis die Geiseln freigelassen würden. Zum ersten Mal bekennt er sich öffentlich dazu. Mitarbeiter des Krisenstabs Schleyer, Mogadischu berichten, sie hätten damals für gnadenlose Härte plädiert. Sogar den Vorschlag gemacht, für jede Geisel einen Gefangenen zu erschießen. War dieser Vorschlag an die damaligen Umstände gebunden oder gilt er heute noch? Nein, der war damals, möchte ich mal sagen, aus der Situation heraus gemacht worden. Es hat damals Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal in unserer Runde gesagt, wir sollen einfach einmal Vorschläge vortragen, auch unausgegorene Vorschläge, einfach mal unsere Fantasie walten lassen. Und dann habe ich damals diesen Vorschlag in die Diskussion gebracht, der aber natürlich nicht so ernst gemeint war, dass ich vielleicht gedacht hätte, dass der Gesetzgeber solche Dinge aufgreift. Man hätte ja dazu ganz zweifellos einer gesetzlichen Grundlage bedurft. Heute ordnet Kurt Rebmann seinen damaligen Vorschlag als exotisch ein. Doch unerbittlich verfolgte er selbst terroristische Aussteiger wie den drogenabhängigen Peter-Jürgen Boog. Als Boog vom Bundespräsidenten begnadigt werden sollte, gab der Beamte Rebmann dem Staatsoberhaupt öffentlich Nachhilfe. Boog sei gnadenunwürdig. Der Name Rebmann steht ja vor allem für Härte bei der Strafverfolgung. Begrenzung der Strafverteidigung zum Beispiel, Kontaktsperre und Kronzeugenregelung. Sie gelten so ein bisschen als Scharfmacher der Nation. Der Eindruck ist sicherlich falsch. Es ist natürlich ganz klar, dass ich diejenigen gesetzlichen Regelungen fordern muss, die aus meiner Sicht zur wirksamen Bekämpfung gewisser Straftaten notwendig sind. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen der Scharfmacher der Nation bin. Ich weise eben auf gewisse Defizite hin. Vermummungsverbot, Kronzeugenregelung, der erweiterte Paragraph zur Aburteilung terroristischer Vereinigungen als Beispiele. Auch die vom Verfassungsschutz vorgeschlagene Zusammenlegung der Hungerstreikenden lehnt Kurt Rebmann ab. Wenn die RAF-Gefangenen einen Dialog wünschen über ihre Perspektive, dann sollen sie sich an uns wenden. Meine Mitarbeiter stehen für einen solchen Dialog immer zur Verfügung. Fehlschlag auch die bundesweiten Kontrollen vor der Tagung des Währungsfonds. Ein Anwalt erstattete Anzeige. Herr Rebmann hat den Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs getäuscht. Er behauptet, er wolle einen Kontrollstellenbeschluss, und man muss sich das klar machen, das ist ein Sicherheitsnetz über die gesamte Bundesrepublik, über alle 60 Millionen Bürger. Er hat behauptet, er wolle das, um drei Terroristen zu fangen, denn nur mit dieser gesetzlichen Begründung konnte er es kriegen. Und im Dezember hat er zugegeben, dass er den Bundesgerichtshof getäuscht hat, dass es ihm in Wirklichkeit um eine gesetzwidrige Maßnahme ging, nämlich Vorbeugen für die IWF-Tagung tätig zu werden. Das ist Rechtsbeugung und das muss verfolgt werden. Erst wurde das Verfahren, dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingestellt. Der Generalbundesanwalt bleibt unbeschadet. Ein liberaler Justizpolitiker zum Lebenslauf von Kurt Rebmann. Würdigung. Generalbundesanwalt Rebmann hatte sich ursprünglich in seiner Justiztätigkeit den Ruf eines liberalen Juristen erworben, insbesondere weil er gegen das Schuldprinzip im Scheidungsrecht eingetreten ist. Als Generalbundesanwalt hat er dann eine Kehrtwendung vollzogen. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stand ganz offensichtlich der reine Vergeltungsgedanke. Er sah fast nur noch die Schuld der Terroristen und sah nicht mehr die Verstrickung auch der Gesellschaft und des Staates in die Probleme, die durch den Terrorismus akut wurden. Insgesamt würde ich sagen, dass dieser Generalbundesanwalt nicht passte in das Bild eines freiheitlichen Rechtsstaats, wie wir es in unserer Demokratie zu verwirklichen versuchen. Der oberste Ankläger, blind für Gerechtigkeit? Wenn Sie heute mal zurückschauen auf Ihre fast 12-jährige Amtszeit, was war aus Ihrer Sicht Ihr größter Fehler? Ja, was war mein größter Fehler? Ich finde im Augenblick keinen. Wer kann das schon von sich sagen? Der amerikanische Abrüstungsexperte Nitze hat die ablehnende Haltung der USA gegenüber Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion über die atomaren Kurzstreckenraketen kritisiert. Im Weltraum werde Washington das Recht auf die Stationierung defensiver Zukunftswaffen sich vorbehalten, sobald diese verfügbar seien. Bush stellt in Aussicht, wenn die sowjetischen Auswanderungsgesetze internationalen Standards angeglichen und entsprechend angewendet würden, werde Amerika der Sowjetunion beim Handel den Status der Meistbegünstigung gewähren, also sowjetische Waren nicht länger mit Strafzöllen belegen. Allerdings dürfe Moskau den Deckmantel des Handels nicht zum Diebstahl westlicher Technologie missbrauchen. Schließlich erneuerte Bush eine spektakuläre Initiative des amerikanischen Präsidenten Eisenhower, der 1955 Nikita Khrushchev eine Politik des offenen Himmels angeboten hatte, die beiden Seiten das unbewaffnete Überfliegen des gegnerischen Territoriums zum Zweck von Aufklärung und Vertrauensbildung gestatten sollte. Khrushchev hatte damals abgelehnt. Bush will den offenen Himmel erneut mit der Sowjetunion und mit Verbündeten beider Seiten teilen. Radikaler und aufdringlicher, als es die damalige Konzeption war, sagt der Präsident. Aus amerikanischen Regierungskreisen verlautet allerdings, die hochentwickelten Aufklärungssatelliten, über die beide Supermächte heutzutage verfügten, gestatteten Einblicke, die kein Flugzeug und kein offener Himmel verbessern könnten. Nach dieser Rede zu urteilen, sieht Washington in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen nach wie vor den Handlungsbedarf in der Sowjetunion. Bush will die Entwicklung dort kritisch wohlwollend als Beobachter begleiten, bereit zum Erteilen guter oder schlechter Zensuren, je nach Bedarf. Joachim Lenz aus Washington. Für die schlechte Qualität der Leitung bitten wir um Entschuldigung. In Bonn kam am Nachmittag der sowjetische Außenminister Schewardnadze an, der eigentlich den Besuch seines Parteichefs Gorbatschow in der Bundesrepublik vorbereiten wollte. Genscher holte aus Brüssel kommend seine sowjetischen Kollegen vom Flughafen ab. Bei den Gesprächen der Außenminister sowie bei der Unterredung, die Bundeskanzler Kohl mit Schewardnadze führte, ging es darum, das wird niemand wundern, wie denn weiter abgerüstet werden sollte. Aus Bonn, Dieter Kopp. Exakt einen Monat vor dem Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow in Bonn war Außenminister Schewardnadze als Emissär an den Rhein gekommen. Er hatte die Visite Gorbatschows vorzubereiten. Ganz plötzlich war ein zweiter Schwerpunkt aufgetaucht, Abrüstung und Rüstungskontrolle nämlich, wo die Sowjets durch ihren jüngsten Vorstoß neue Akzente gesetzt haben. Bundeskanzler Kohl, der am Nachmittag eine Stunde mit Schewardnadze konferierte, zeigte anschließend vor der Presse verhaltenen Optimismus über den weiteren Abrüstungsprozess. Was Gorbatschows Vorstoß für das NATO-Gesamtkonzept bedeuten könnte, darauf wollte sich Kohl nicht exakt festlegen. Ich sehe einen weiteren Hinweis darauf, dass es vernünftig ist, dass wir bei der Erarbeitung des NATO-Gesamtkonzepts sehr aufmerksam die Gesamtentwicklung im Warschauer Pakt zur Kenntnis nehmen und beobachten, aber immer unter der Generalüberschrift, wir gehen nicht von Ankündigungen und nicht von Reden, sondern von den Taten aus. Bei der Vorbereitung der Gorbatschow-Visite am Rhein ging es bevorzugt um die gemeinsame Erklärung, die im Oktober, als Kohl an der Moskwa weilte, verabredet wurde und die, so ist zu hören, weitreichende Perspektiven eröffnen soll. So ist daran gedacht, eine Antwort auf die Frage nach den Problemen der Welt an der Schwelle zum dritten Jahrtausend zu geben und eine Politik über die Systemgrenzen hinweg zu beschreiben. Was an bilateralen Abkommen unterschriftsreif sein wird, wenn Gorbatschow in Bonn ist, darüber werden sich im Detail morgen noch einmal die beiden Außenminister Genscher und Schewardnadze den Kopf zerbrechen, die am Abend in kleinem Rahmen im Privathaus des Bundes Außenministers bei einem Essen zusammensaßen. Genannt werden beispielsweise Abkommen über den Schutz von Investitionen, über den Jugendaustausch, über die Errichtung von Kulturinstituten oder auch über die Rückführung der Hansearchive. Ungewiss ist noch immer, ob auch die Abkommen über die Binnen- und Seeschifffahrt bald unterzeichnet werden können. Es hakt, wie so oft, an der Einbeziehung Berlins, die für Bonn unabdingbar ist. Die deutsche Seite strebt, wie Kohl ausführte, nach einer grundsätzlichen Klärung. Unser Ziel, vor allem mein Ziel ist, ich weiß nicht, ob es gelingt, das muss ich gleich hinzufügen, dass wir zu einer Regelung kommen, dass wir nicht wie bei einem Jagdspringen vor jedem Abkommen vor der gleichen Hürde stehen, sondern dass wir jetzt wirklich einmal eine Lösung finden auf einer Grundlage des Vier-Mächte-Abkommens, die ja vorgegeben ist, die wirklich eine von einer dauerhaften Wirkung ist. Kohl bekräftigte im Übrigen, dass es gelingen werde, ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion aufzuschlagen. Schewardnadze hatte schon bei seiner Ankunft Lob parat. Seit dem Besuch des Kanzlers in Moskau sei gewaltige Arbeit geleistet worden. Wenn die Gespräche Gorbatschows in Bonn so gut verliefen, wie dies erwartet werde, rechne er mit einer neuen Qualität im beiderseitigen Verhältnis, sagte er. Wir wechseln das Thema, aber wir bleiben in Bonn. Die RAF-Häftlinge haben ihren Hungerstreik beendet. Guten Abend, meine Damen und Herren. In einer Grundsatzrede zur Ostpolitik hat der amerikanische Präsident Bush der Sowjetunion Partnerschaft angeboten. Bush sprach am Abend vor Studenten einer texanischen Universität bei Houston. Der sowjetischen Führung schlug er regelmäßige militärische Beobachtungsflüge und verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit vor. Die Handelssanktionen könnten fallen, wenn Moskau eine ungehinderte Auswanderung zulasse. Außerdem erwartet der amerikanische Präsident von der Sowjetunion weitere Abrüstungsschritte und die Verpflichtung, die Selbstbestimmung der anderen Ostblockstaaten zu unterstützen. Bush forderte gemeinsame Bemühungen zur Lösung regionaler Konflikte und des Drogenproblems. Nicht zuletzt setzte er sich für die Menschenrechte in der Sowjetunion ein. Ein Ausschnitt aus der Rede, in der Bush seine Vorstellungen von den künftigen West-Ost-Beziehungen zusammenfasst. And now it is time to move beyond containment to a new policy for the 1990s. Nun ist es Zeit, so Bush, für die 90er Jahre zu einer neuen Politik gegenüber der Sowjetunion zu kommen. Einer Politik, die die Veränderungen in dem Land in vollem Ausmaß beachtet. Die Vereinigten Staaten wollen jetzt nicht mehr nur den sowjetischen Expansionsdrang eindämmen, sondern sie streben die Einbindung der Sowjetunion in die Gemeinschaft der Nationen an. We seek the integration of the Soviet Union into the community of nations. Die Einbindung in die Weltordnung ist das Ziel, aber so Bush einschränkend, die nationale Sicherheit Amerikas und seiner Alliierten beruht nicht auf Hoffnung, sie muss auf Taten basieren. The national security of America and our allies is not predicated on hope. It must be based on deeds. Der Grundsatzrede des amerikanischen Präsidenten war der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow mit einer neuen Abrüstungsinitiative zuvorgekommen. Die Einzelheiten liegen jetzt auf dem Tisch. Danach will die Sowjetunion in einem einseitigen Schritt 500 Atomsprengköpfe für Kurzstreckenwaffen aus Mitteleuropa abziehen, und zwar noch in diesem Jahr. Wenn die USA mitmachten, könnte bis 1991 die gesamte Atommunition aus den Ländern der europäischen Verbündeten verschwinden. Bei der konventionellen Rüstung schlug Gorbatschow vor, die Streitkräfte bis 1997 drastisch zu verringern und vor allem auf gleiche Mannschafts- und Ausrüstungsstärke zu bringen. Die NATO-Außenminister begrüßten die Initiative, nannten sie aber noch nicht ganz ausreichend. Über dieses Abrüstungsangebot hat der sowjetische Außenminister Schewardnadze am Freitag Bundeskanzler Kohl informiert. Ursprünglich sollte während des zweitägigen Arbeitsbesuchs in Bonn ausschließlich die Reise Gorbatschows Mitte Juni in die Bundesrepublik vorbereitet werden. Wir nach Peking. Die Studenten rücken von ihren Forderungen nach einem echten Dialog mit der Führung und nach einem Wandel zu mehr Demokratie und Pressefreiheit nicht ab. Sie unterstreichen inzwischen diese Forderungen mit einem Hungerstreik und können sich in den kommenden Tagen während des Gorbatschow-Besuchs einer noch größeren Öffentlichkeit sicher sein. Ludwig Tamm berichtet. In dieser Stunde in Peking ist es eine fortgeschrittene abendliche. Sieht es nicht so aus, als ob die Studenten den Platz des himmlischen Friedens räumen werden. Im Gegenteil, immer neue Gruppen mit Fahnen und Transparenten treffen dort ein. Sie werden wohl noch da sein, wenn morgen Nachmittag wenige hundert Meter von ihnen entfernt das Ehepaar Gorbatschow mit allen für einen großen Staatsmann vorgesehenen Ehren begrüßt wird. Wenige Stunden vor dem Eintreffen des Sowjetführers beschäftigt nicht nur die 1200 Journalisten, die nach Peking gekommen sind, um über das lange vorbereitete Gipfeltreffen zu berichten, wie das morgen mit dem studentischen Protest sein wird. Der Protest hat auch in der chinesischen Führung selbst lebhafte Aktivitäten ausgelöst. Gestern waren an die 1000 Studenten auf den Platz des himmlischen Friedens gezogen, fest entschlossen, in einen unbefristeten Hungerstreik zu treten, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Es geht ihnen um Pressefreiheit, vor allem um eine ausführliche und sachliche Darstellung ihrer Demonstrationen und ihrer Anliegen. Es geht ihnen aber auch um mehr Demokratie, um schnellere Reformen, um verstärkten Kampf gegen die Korruption. Sie wollen mit wichtigen Funktionären sprechen, um ihre Ansichten darzulegen. Heute im Laufe des Tages stießen Tausende von Kommilitonen zu den auf Decken und wattierten Mänteln lagernden. Am Abend schwoll die Menge der Demonstrierenden und der Schaulustigen weiter an. Dabei bemühen sich seit Stunden Funktionäre wie der Bürgermeister von Peking, der Parteisekretär der Stadt, der dem Politbüro angehört, der Erziehungsminister und andere Politiker, die Studenten zum Abzug zu bewegen, damit der historische Versöhnungsbesuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs ungestört über die politische Bühne gehen kann. In den letzten Tagen haben auf allen Ebenen Gespräche von Partei- und Regierungsvertretern mit den Studenten stattgefunden. Die Zeitungen berichten ausführlich. Das Fernsehen gab in seiner heutigen Abendschau einen anschaulichen Bericht vom Hungerstreik. Die Regierung hat ein Buch verboten, gegen das etwa 2000 islamische Studenten protestierten, weil es angeblich ihre Religion verächtlich mache. Politbüro-Mitglied Hu Chili suchte die Redaktion der Jugendzeitung auf und diskutierte mit den Redakteuren, nachdem am Anfang der Woche 1000 Pekinger Journalisten mit ihrer Unterschrift unter eine Petition an den Journalistenverband für eine freiere Presse appelliert hatten. Kurz, Partei und Regierung zeigen sich erstaunlich flexibel und nachgiebig, sodass sich inzwischen viele Leute fragen, was die Studenten noch bewirken wollen. Dass die Studenten den großen Platz besetzt halten, wenn an dessen westlicher Seite das Begrüßungszeremoniell abgehalten wird, kann man sich ja noch vorstellen. Nicht aber, wie Gorbatschow seinen Kranz am Dienstagmorgen an den Stufen des Heldendenkmals niederlegen soll, denn genau dort haben sich die Studenten versammelt. Das historische Treffen zwischen der sowjetischen und der chinesischen Führung beginnt also morgen. Es ist dies der erste Gipfel seit 1959. Ein Gipfel, der die Annäherung zwischen den beiden größten kommunistischen Staaten unterstreichen soll, nachdem ja das Verhältnis beider Länder zueinander über Jahrzehnte mehr als abgekühlt war. Zum Gipfel selbst, der morgen beginnt, ein Bericht von Johannes Grotzki. Zur Vorbereitung des Gorbatschow-Besuches bemüht sich die Sowjetunion in der chinesischen Hauptstadt um eine freimütige Selbstdarstellung. Ranghohe sowjetische Vertreter erläutern in Pressegesprächen die außenpolitischen Erwartungen ebenso wie die internen Schwierigkeiten ihres Landes. die Normalisierung der staatlichen Beziehungen zwischen Moskau und Peking und die Wiederaufnahme der Parteibeziehungen werden dabei als die zwei Ziele des bevorstehenden Gipfeltreffens betont. Jewgeni Primakow, außenpolitischer Vordenker und wissenschaftlicher Leiter des Moskauer Institutes für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen, dämpfte jedoch übertriebene Hoffnungen. Die Normalisierung sei ein Prozess, man könne nicht alles auf einmal erreichen. Ein wichtiger Aspekt, der Handelsaustausch mit China. Trotz eines gewaltigen Zuwachses beträgt der Wert des Warenaustausches nur 3 Milliarden Dollar. Das ist 7-mal weniger als mit Japan. Das reicht uns nicht, meinen die Sowjets. Als Vertreter eines Grenzvolkes zu China warb der sowjetische Schriftsteller Chingis Aitmatow dafür, die historische Seidenstraße als kulturelle Verbindung zu China wieder zu beleben. Aitmatow ist Kirgise. Die Pekinger Statistik weist für China ebenfalls über 100.000 Kirgisen aus. Diplomatisch winden sich die sowjetischen Vorausabgesandten, wenn es um heikle Punkte geht. Demonstrierende Studenten in Peking, die Gorbatschow um ein Treffen bitten, werden als eine, so wörtlich, innere Angelegenheit Chinas kommentarlos übergangen. Man will sich da nicht einmischen, heißt es. Und immer wieder warnen die Sowjets vor Pessimismus, wenn es um die Kambodscha-Frage geht. Die Tatsache, dass China und Vietnam sich weiterhin vorwerfen, es gebe in der Kambodscha-Frage keinen Fortschritt, soll den Gipfel nicht belasten, obwohl gerade Kambodscha eine zentrale Rolle dabei spielen wird. Selbstkritisch und offen setzen die sowjetischen Vertreter die Abrechnung mit ihrer wirtschaftlichen Misere auch im Ausland fort. Der Tenor der sowjetischen Vertreter in Peking: Die Probleme bei uns wachsen weiter und sie werden nur unzureichend bekämpft. Eine so selbstkritische Darstellung der Sowjetunion gegenüber dem Gastgeber wirbt geradezu um Offenheit für die bevorstehenden Gipfelgespräche. Ende der 70er Jahre beschlossen Ungarn und die Tschechoslowakei mit einem Großprojekt, die Donau zu regulieren. Teil dieses Vorhabens ist das Kraftwerk Nagymaros, das in Gemeinschaftsarbeit von Ungarn und der CSSR gebaut und von Österreich mitfinanziert wird. Der Bau dieser Anlage war von Umweltschützern immer wieder heftig kritisiert worden. Aber ungeachtet der landesweiten Proteste stimmte das ungarische Parlament Ende Oktober 88 mit großer Mehrheit für die Fertigstellung des Kraftwerks. Gestern Abend nun entschied sich die ungarische Regierung anders, nämlich... Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. In Peking bemüht sich die Regierung darum, dass die Studenten ihre Demonstrationen aufgeben. Der Konflikt hatte sich in den letzten Stunden zugespitzt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Regierung in der Stadt Ruhe haben will. Denn morgen wird dort der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow erwartet. Letzte Überprüfung der Parabolspiegel, um alle Welt morgen am Gipfeltreffen teilhaben zu lassen. Die Flure der internationalen Hotels in Peking sind Treffpunkte der 1200 Journalisten aus aller Welt geworden. Ganze Etagen wurden zu Studios. Bei den Pressekonferenzen blieben heute Stühle leer. Denn die wichtigste Frage, werden die Studenten weiter demonstrieren, konnte hier nicht beantwortet werden. Auf dem Tiananmen-Platz herrschte eine sonntäglich friedliche Stimmung. Familienausflug zu den Studenten im Hungerstreik. Die Sympathie in der Bevölkerung wächst ständig und immer mehr Studenten kommen aus anderen Städten dazu. In Anspielung auf den Appell Zhao Ziyangs, das Gipfeltreffen nicht zu stören, rufen die Studenten: Wir sind keine Unruhestifter. Nicht wir sind verantwortlich für Instabilität. Dass die Regierung unter Druck ist, machten die Nachrichten heute Abend deutlich, die erstmals Bilder vom Streik zeigten und vom Versuch dreier Politiker in der letzten Nacht, die Studenten zum Heimgehen zu bewegen. Heute Nachmittag brachen die Studenten Gespräche mit der Regierung ab, weil ihre Forderung nach vollständiger Übertragung im Fernsehen nicht erfüllt wurde. Nur ein Gespräch mit dem Regierungschef kann die Studenten vielleicht noch zum Einlenken bewegen. Heute Nacht haben sich etwa 200.000 Studenten und Sympathisanten auf dem Platz des Himmlischen Friedens versammelt, entschlossen, die Nacht hier zu verbringen. 12 kritische Intellektuelle versuchen im Augenblick zwischen Studenten und Regierung zu vermitteln, um doch noch ein ruhiges Gipfeltreffen zu ermöglichen. Doch, trotz Siegeszeichen, noch ist der Ausgang des Machtkampfes ungewiss. Der Berliner Senatssprecher Kolow hat sich zuversichtlich über die sowjetische Berlin-Politik geäußert. Er bezog sich auf die Berlin-Formel, die Außenminister Genscher und Schewardnadze in Bonn ausgehandelt haben. Diese Formel soll, so Bundesaußenminister Genscher, garantieren, dass Berlin in die deutsch-sowjetischen Abkommen einbezogen wird, die im Juni in Bonn unterzeichnet werden. Der Senatssprecher nannte es ein gutes Zeichen, dass Moskau offenbar gesprächs- und kompromissbereit sei. Ein Feuer als Symbol der Einheit der Balten entzündet worden, während die Konferenz der baltischen Volksbewegungen brisante Themen zum angespannten Verhältnis mit Moskau beriet. Mehrere tausend Esten demonstrierten für mehr Unabhängigkeit. Im Baltikum gärt es besonders, weil die Russen in den Ostseerepubliken gegen neue Staatsbürgerschaftsgesetze Sturm laufen, die angeblich die Rechte der russischen und ukrainischen Minderheiten beschneiden. Im Saal, den das Zentralkomitee der KP Estland zur Verfügung gestellt hatte, verabschiedeten die 350 Delegierten eine Reihe von Resolutionen, die, falls sie verwirklicht werden, zu einem Austritt der baltischen Gebiete aus der Sowjetunion führen könnten.